gibt ein Land, ganz hoch im Norden, in Schnee und Eis, mit Seen und Fjorden. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt. Lebt ein Volk seit tausend Jahren, die Augen blau mit blonden Haaren. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt. Glaub mir, deine Stunde kommt. Nordland.